Kapitel 04. Die Nationale Religiöse Partei und die religiösen Siedler von Israel Shakak und Norton Metzvinsky. Die Ideologie des NRP und des Gash Emunim, der Gruppe religiöser Siedler in den seit 1967 besetzten Gebieten Israels, ist innovativer als die Ideologie der Haredi-Juden. Rabbi Abraham Yitzhak Kook, der Hauptrabbiner Palästinas und ein prominentes rabbinischer Unterstützer des Zionismus, entwickelte diese Ideologie in den frühen 1920er Jahren und entwickelte sie danach. Rabbi Kook, der Älteste, war, wie er genannt wurde, ein produktiver Autor. Seine Anhänger betrachteten ihn als göttlich inspiriert. Nach seinem Tod im Jahr 1935 erreichte er den Status eines Heiligen in NRP-Kreisen. Sein Sohn und Nachfolger als NRP-Führer, Rabbi Zvi Yehuda Kook, der 1981 im Alter von 91 Jahren starb, erreichte ebenfalls einen heiligen Status. Rabbi Kook, der Jüngere, schrieb keine Bücher und erreichte nicht die Talmudis-CHE-Kompetenz seines Vaters, aber er besaß eine stark charismatische Persönlichkeit und übte seinen Schülern großen Einfluss aus. Er erläuterte oral die politischen und sozialen Konsequenzen der Lehren seines Vaters. Die Rabbiner, die sein Yeshiva in Jerusalem, Mökaz Haraf oder das Zentrum des Rabbiners abgeschlossen haben, und blieben anschließend nach Anhängern seiner Lehre, bildeten eine jüdische Sekte mit einem genau definierten politischen Plan. Anfang 1974, fast unmittelbar nach dem Schock des Krieges von Oktober 1973 und kurzer Zeit vor der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags mit Syrien, gründete Rabbi Kooks Anhänger mit dem Segen und der spirituellen Führung ihres Führers Gash Emunim, Block der Gläubigen. Die Ziele von Gash Emunim waren es, neue zu initiieren und bereits existierende jüdische Siedlungen in den besetzten Gebieten zu erweitern. Mit Hilfe von Shimon Peres, der im Sommer 1974 der israelische Verteidigungsminister und damit die für die besetzte Gebiete verantwortliche Person wurde, gelang es Gash Emunim in der bemerkenswert kurzen Zeit einer wenigen Jahre, die israelische Siedlungspolitik zu ändern. Die jüdischen Siedlungen, die sich weiterhin im Westjordanland ausbreiten und einen großen Teil des Gazastreifens besetzen, geben Zeugnis und Dokumentation für den Einfluss von Gash Emunim innerhalb der israelischen Gesellschaft und über die israelische Regierungspolitik. Der Erfolg von Gash Emunim bei der Veränderung der israelischen Siedlungspolitik in den 1970er Jahren ist politisch erklärbar. Verteidigungsminister Moshe Dayan stellte die israelische Siedlungspolitik ab Ende des Krieges von 1967 gegen 1974 fest. Er erlaubte nicht die Gründung jüdischer Siedlungen im Großteil der Gebiete. Die einzige Ausnahme, die er machte, bestand darin, eine winzige Gruppe jüdischer Siedler in der Nähe von Hebron zu erlauben. Dayan wollte die dicht bewohnten Teile dieser Gebiete umhüllt, indem sie eine Siedlungszone im fast unbewohnten jordanischen Tal und im nördlichen Sinai, das Gebiet von Yamit, schuf. Um das israelische Bündnis mit den feudalen Persönlichkeiten zu bewahren, die Dörfer, obwohl nicht von den größeren Städten, kontrollierten, versprach Dayan, das Dorf nicht zu beschlagnahmen, erhielt sein Versprechen hauptsächlich. Gash Emunim zeigte seine Stärke, indem er 1974 und 1975 enorme Demonstrationen gegen das Dayan-Versprechen organisierte. Diese Demonstrationen wurden auch gegen den US-Außenminister Henry Kissinger gerichtet, um die Dayan-Politik zu unterstützen. Peres, der 1974 in der ersten Rabin-Regierung, 1974 bis 77, nach Dayan-Verteidigungsminister wurde, leitete eine neue Politik ein, die er als funktionelle Kompromisse bezeichnete und für die er Gash Emunim unterstützte. Nach dieser Politik konnten das gesamte Land im Westjordanland und der Gazastreifen, der von den Einwohnern nicht verwendet wurde, für die ausschließliche Verwendung der Juden beschlagnahmt werden. Palästinensische politische Führer, die diese neue politische Vereinbarung akzeptierten, würden absolute Herrschaft über die Palästinenser angeboten. Die Regierung des Staates Israel würde nur bestimmte wesentliche Funktionen in palästinensischen Gebieten kontrollieren. Premierminister Rabin widersetzte sich zunächst dieser Politik. 1975 verschworen sich Peres mit Gash Emunim und geplante Strategie zur Bekämpfung von Rabins Opposition. Gash Emunim organisierte in Sebastia, einem stillgelegten Bahnhof in der Nähe von Nablus, eine Massenrallye. Rabin verbot die Demonstration, aber die Demonstranten von Gash Emunim gelang es, die Straßensperren der Armee zu umgehen und sich in Sebastia versammelte. Während der Zeit der folgenden langwierigen Verhandlungen legte Peres Gashemun ihm eine gewisse Unterstützung. Weitere Demonstranten kamen am Tatort an. Schließlich wurde eine Kompromisssiedlung erreicht, die Gashemun ihm bevorzugte. Gashemunim-Mitglieder dürften sich in der heutigen florierenden Siedlung von Kedumim niederlassen. Gashemunim, der 1976 mit Hilfe von Peres die Siedlung von Ra als temporäres Arbeitslager und die Siedlung Schilö als temporäres archäologisches Lager gründete. Gashemunim verfolgte auch ähnliche Richtlinien und leitete die Anfänge des Siedlungsanfängers im Gazastreifen ein. Die von Peres 1975 und 1976 von Peres vereinbarten Siedlungen von Gashemunim existieren immer noch und florieren. Nach der Wahl von Menachem von 1977 beginnt Premierminister, eine heilige Allianz der religiösen Gashemunim und aufeinanderfolgende weltliche Ismaili-Regierungen, die bisher bestehen geblieben sind. Nachdem Gashemunim-Rabbiner eine Reihe politischer Intrigen geschickt durchgeführt hatte, konnten Gashemunim-Rabbiner eine Reihe von NRP geschickt durchführten. Ab Mitte der 1980er Jahre hat der NRP den ideologischen Vorsprung von Gashemunim gefolgt. Nach dem Tod von Rabbi Kook, dem Jüngeren, zentrierte sich die spirituelle Führung von Gashemunim in einem halbgeheimen rabbinischen Rat, der nach mysteriösen Kriterien aus den herausragendsten Schülern von Rabbi Kook ausgewählt wurde. Diese Rabbiner haben weiterhin politische Entscheidungen getroffen, die auf ihrem Glauben an bestimmte innovative Elemente der Ideologie beruhen, die sich nicht offen befürworteten oder detailliert haben, sondern sich aus ihrer deutlichen Interpretation der jüdischen Mystik, im Volksmund als Kabbala, abgeleitet. Die Schriften von Rabbi Kook, dem Ältesten, dienen als heilige Texte und sind vielleicht absichtlich noch dunkler als andere kabbalistische Schriften. Eingehende Kenntnisse der talmudischen und kabbalistischen Literatur, einschließlich moderner Interpretationen sowohl und besondere Ausbildung sind Voraussetzungen für das Verständnis von Kooks Schriften. Die Auswirkungen von Kooks Schriften sind theologisch zu innovativ, um eine populäre Präsentation für eine ansonsten gebildete jüdische Öffentlichkeit zu ermöglichen. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum so wenige Analysen der Gashemunim-Ideologie erschienen sind. Die eine bedeutende und gelehrte Analyse ist ein Aufsatz von Professor Juri Altal, das ursprünglich am 26. September 1984 in Hebräisch in Haaretz veröffentlicht und in Englisch im Jerusalem Quarterly, Nummer 35, Frühjahr 1985, unter dem Titel »Fundamente eines politischen messianischen Trends in Israel« veröffentlicht wurde. Der Tal-Aufsatz, obwohl sie in gewissem Maße von soziologischem Jargon und einigen Analogien, die nicht gut an sein Thema angepasst sind, beeinträchtigt wurden, ist die bisher wertvollste Analyse. Mehrere relativ gute Studien auf Hebräisch der weltlicheren Aspekte von Gashemunim sind als Bücher erschienen. Die einzige Studie in englischer Sprache ist Lan Lustigs Buch Für das Land und den Herrn, Jüdischer Fundamentalismus in Israel, 1988. Die Initiative für das Lustig-Buch war anscheinend mit Lustigs persönlicher Reaktion auf die Jonathan Pollard-Spionage-Affäre verbunden. Und begann als Papier für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Dies könnte die übermäßige Konzentration des Buches auf die sich verändernden politischen Haltung von Gashemunim und seine relative Vernachlässigung wichtiger Teile der Ideologie erklären. Entgegen dem, was der Titel vorschlägt, enthält das Buch wenig Beschreibung oder Erklärung des jüdischen Fundamentalismus. In gewissem Maße ist dieses Buch außerdem entschuldigt. Die extremeren Aspekte von Gashemunim-Dogmen und Überzeugungen werden nicht genau aufgedeckt. Ein Teil dessen, was im Lustigbuch fehlt, finden Sie zum Glück in dem Kapitel mit dem Titel Nationalistisches Judentum in Jehoshaphat Harkabis Buch, Israels schicksalhafter Stunde, 1988. Die folgende Diskussion über Gashemunim-Ideen und Politik wird die Kenntnis von Lustig und Harkabi-Analysen erkennen, aber mehr auf Tals Studium und andere hebräische Schriften beruhen. Der Status von Nichtjuden in der Kabbala im Vergleich zu der in der talmudischen Literatur ist ein guter Anfangspunkt für die Diskussion. Die meisten der vielen jüdischen Autoren, die in Englisch, Deutsch und Französisch über die Kabbala geschrieben haben, haben dieses Thema entweder vermieden oder ihre Essensunterwolken irreführender Verallgemeinerungen verborgen. Diese Autoren, Gershon Scholem, der einer der bedeutendsten ist, haben den Trick angewendet, Wörter wie Männer, Menschen und kosmisch zu verwenden, um falsch zu implizieren, dass die Kabbala einen Weg bietet, der zum Errettung für alle Menschen führt. Die tatsächliche Tatsache ist, dass kabbalistische Texte im Gegensatz zur talmudischen Literatur die Erlösung nur für Juden betonen. Viele Bücher, die sich mit der Kabbala befassen, die auf Hebräisch geschrieben sind, außer denen, die von Scholem geschrieben wurden, stellen eine ehrliche Beschreibung der Erlösung und anderer sensibler jüdischer Fragen vor. Dieser Punkt ist in Studien der neuesten und einflussreichsten Schule von Kabbala, der Lurianischen Schule, die im späten 16. Jahrhundert gegründet und nach ihrem Gründungsrabbiner Yitzhak Luria benannt ist. Die Ideen von Rabbiner Luria beeinflussten die Theologie von Rabbiner Kook, dem Ältesten, stark und zugrunde liegen immer noch den Ideologien von Gashemunim und Hasidismus. Jesaja Tischbi, eine Autorität auf der Kabbala, die auf Hebräisch schrieb, erklärte in seiner wissenschaftlichen Arbeit, der Theorie des Bösen und der satanischen Sphäre in Lurianischer Kabbala, 1942, nachgedruckt 1982, es ist klar, dass diese Aussichten und das Schema des Heils nur für Juden beabsichtigt sind. Tischbi zitierte Rabbi Haim Vital, den Chefdolmetscher von Rabbi Luria, der in seinem Buch Gates of Holiness schrieb, die ausgestrahlte Kraft, gesegnet sei sein Name, wollte, dass es einige Menschen auf dieser niedrigen Erde gibt, die die vier göttlichen Emanationen verkörpern würden. Diese Menschen sind die Juden, die sich für die vier göttlichen Weltranglebnisse zusammenschließen. Die Juden, die sich zusammenschließen. Die vier göttlichen Welten unten Tischbi zitierte die Schriften von Vital weiter, um die Lurianis-CHE-Lehre zu betonen, dass Nichtjuden satanische Seelen haben, Seelen von Nichtjuden stammen ausschließlich aus dem weiblichen Teil der satanischen Sphäre. Aus diesem Grund werden Seelen von Nichtjuden böse genannt, nicht gut und ohne göttliche Wissen geschaffen. In seinem aufschlussreichen hebräisch-sprachigen Buch Rabbinat, Hasidism, Erleuchtung, die Geschichte der jüdischen Kultur zwischen dem Ende des 16. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts, 1956, erklärte Benzion Katz überzeugend, dass die obigen Lehren Teil des Hasidismus wurden. Genaue Beschreibungen Lurianischer Lehren und ihr großer Einfluss auf religiöse Juden finden Sie in zahlreichen anderen Studien, die auf Hebräisch geschrieben wurden. In Büchern und Artikeln, die in anderen Sprachen verfasst und daher von den meisten interessierten nicht-israelischen Juden und Nichtjuden gelesen werden, fehlen solche Beschreibungen und Analysen am häufigsten. Die Rolle des Satans, dessen irdische Verkörperung nach Kabbala jeder Nichtjude ist, wurde von Autoren minimiert oder nicht erwähnt, die nicht über die Kabbala in Hebräisch geschrieben haben. Solche Autoren haben daher nicht den Lesern genaue Berichte über allgemeine NRP oder seine Hardcore-Gus-Haimunim-Politik übertragen. Ein moderner und einflussreicher Ausdruck der oben abgeleiteten Einstellungen zeigt sich in den Lehren und Schriften des verstorbenen Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, der die Chabad-Bewegung leitete und großen Einfluss unter vielen religiösen Juden in Israel sowie in den Vereinigten Staaten führte. Schneerson und seine Lubavitch-Anhänger sind Haredim, trotzdem verwickelten sie sich in Israels politisches Leben und teilten viele Konzepte mit Gashemunim und dem NRP. Die Ideen von Rabbi Schneerson, die unten erscheinen, stammen aus einem Buch seiner aufgezeichneten Botschaften an die Anhänger in Israel, titelte Gespräche, die 1965 im Heiligen Land veröffentlicht wurden. In den folgenden drei Jahrzehnten seines Lebens bis zu seinem Tod blieb Rabbi Schneerson konsequent, er änderte keine der Meinungen. Was Rabbi Schneerson entweder lehrte, war oder wurde sofort offiziell, Lubavitch, hasidischer Glaube. In Bezug auf die Nichtjuden waren die Ansichten des Lubavitcher Rebbe klar, selbst wenn es ein bisschen ungeordnet ist, so zeigten die vom Talmud festgelegte Halacha, dass ein Nichtjude durch den Tod bestraft werden sollte, wenn er einen Embryo tötet, auch wenn der Embryo nicht jüdisch ist. Die Worte und wenn ein Unheil folgen wird. Dieser zitierte Vers ist ein Teil einer Passage, die in Vers 21 beginnt und beschreibt, was getan werden soll, wenn Männer eine Frau mit dem Kind verletzen und so den Embryo schädigen. Vers 22, dessen Anfang durch den Ibovitcher Rebbe zitiert wird, sagt vollständig, und wenn ein Unheil folgen wird, dann sollst du Seele für die Seele geben. Einige englische Übersetzungen verwenden die Formulierung Leben fürs Leben anstelle von Seele vor Seele. Der oben genannte Unterschied in der Bestrafung eines Juden und eines Nichtjuden für dasselbe Verbrechen ist in Talmud und Halacha üblich. Der Lubavitcher Rebbe fuhr fort. Der Unterschied zwischen einem jüdischen und einer nichtjüdischen Person streng aus dem gemeinsamen Ausdruck, lass uns differenzieren. Daher haben wir keinen Fall einer tiefgreifenden Veränderung, in der eine Person nur ein überlegenes Niveau ist. Wir haben vielmehr einen Fall von lass uns differenzieren zwischen völlig unterschiedlichen Arten. Dies ist, was über den Körper gesagt werden muss, der Körper einer jüdischen Person ist von einer völlig anderen Qualität als der Körper der Mitglieder aller Nationen der Welt. Der alte Rabbiner, ein Pseudonym für einen der heiligen Lubavitch-Rabbiner, erklärte, dass die Passage in Kapitel 49 von Hatania dem Grundbuch Chabad und sie haben uns ausgewählt, die Juden bedeutet ausdrücklich, dass der jüdische Körper von Gott ausgewählt wurde, weil also zwischen äußersten Dingen eine Wahl getroffen wird. Der jüdische Körper sieht so aus, als ob er in einem Substanz ähnlich wie Körpern von Nichtjuden wäre, aber die Bedeutung ist, dass die Körper nur in materieller Substanz, nach außen und oberflächlicher Qualität ähnlich zu sein scheinen. Der Unterschied der inneren Qualität ist jedoch so groß, dass die Körper als völlig unterschiedliche Arten angesehen werden sollten. Dies ist der Grund, warum der Talmud feststellt, dass es einen halachischen Unterschied in der Haltung zu den Körpern von Nichtjuden gibt im Gegensatz zu den Körpern von Juden, ihre Körper sind umsonst. Sowohl der Körper als auch die Seele ist der Unterschied zwischen einem jüdischen und nichtjüdischen Embryo. Ein nichtjüdischer Embryo. Juden. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Genesis 1,1, dass die Himmel und die Erde für die Juden geschaffen wurden, die als Anfang bezeichnet werden. Die wichtigen Dinge sind die Juden, weil sie für ein anderes Ziel nicht existieren, sie selbst sind das göttliche Ziel. Nach einigen zusätzlichen kabbalistischen Erklärungen, die der Lubavitcher Rebbe nach dem, was bereits gesagt wurde, kann verstanden werden, warum eine Nichtjude durch den Tod bestraft werden sollte, wenn er einen Embryo tötet, und warum ein Jude nicht mit dem Tod bestraft werden sollte. Der Unterschied zwischen dem Embryo und einem Baby, das geboren wurde, besteht darin, dass der Embryo keine eigenständige Realität ist, sondern eine Tochtergesellschaft. Entweder ist es eine Tochtergesellschaft seiner Mutter oder der Realität, die nach der Geburt geschaffen wurde, wenn der göttliche Zweck seiner Schöpfung dann erfüllt wird. In seinem gegenwärtigen Zustand fehlt der Zweck immer noch. Die gesamte Realität eines Nichtjuden ist nur Eitelkeit. Es ist geschrieben, und die Fremden sollen ihre Herden stehen und füttern, Jesaja 61,5. Die gesamte Schöpfung eines Nichtjuden existiert nur aus Gründen der Juden. Aus diesem Grund sollte ein Nichtjude mit dem Tod bestraft werden, wenn er einen Embryo tötet, während ein Jude, dessen Existenz am wichtigsten ist, wegen etwas Nebenbemerkung nicht mit dem Tod bestraft werden sollte. Wir sollten keine wichtige für etwas Tochterunternehmen zerstören. Es ist wahr, dass es ein Verbot gegen verletzt einen Embryo gibt, weil es etwas ist, das in Zukunft geboren wird und in einer versteckten Form bereits existiert. Die Todesstrafe sollte nur dann beteiligt sein, wenn sichtbare Angelegenheiten betroffen sind. Wie bereits erwähnt, ist der Embryo lediglich von der Bedeutung der Subvention. Es sind Kommentare zu und teilweise Zusammenfassungen der oben genannten Meinungen erschienen, aber mit unzureichender Schwerpunkt in der hebräischen-israelischen Presse. 1965, als die oben genannte veröffentlicht wurde, wurde der Lubavitcher Rebbe in Israel der Labour Party verbündet. Seine Bewegung hatte bereits viele wichtige Vorteile von der Regierung und früheren israelischen Regierungen erworben. Die Lubavitchers hatten beispielsweise im Kontext der religiösen staatlichen Bildung Autonomie für ihr eigenes Bildungssystem erhalten. Mitte der 1970er Jahre entschied der Lubavitcher Rebbe, dass die Labour Party zu moderat war und danach die politische Unterstützung seiner Bewegung manchmal zu Likud und manchmal zu einer religiösen Partei verlagert. Ariel Sharon war der beliebteste israelische hochrangige Politiker des Rebbe. Sharon lobte wiederum den Rebbe öffentlich und hielt nach dem Tod des Rebbe eine bewegende Rede über ihn im Knesset. Ab dem Krieg von Juni 1967 bis zu seinem Tod unterstützte der Lubavitcher Rebbe immer israelische Kriege und lehnte einen Rückzug aus. 1974 lehnte er den israelischen Rückzug aus der Region Suez stark aus, die im Oktober 1973 erobert wurde. Er versprach Israel göttliche Gefälligkeiten, wenn es anhielt, dieses Land zu besetzen. Nach seinem Tod spielten Tausende seiner israelischen Anhänger, die die in der oben angegebenen Passage geäußerten Ansichten weiterhin hatten, eine wichtige Rolle bei Netanjahus Wahlsieg, indem sie an vielen Kreuzungsstücken vor dem Wahltag demonstrierten. Sie sangen den Slogan: Netanjahu ist gut für die Juden. Obwohl Netanjahu später nachdrücklich wegen Treffens mit Arafat, Unterzeichnung des Hebron-Abkommens und dem Einverständnis für einen zweiten Rückzug kritisierte, setzten die Anhänger der Rippe ihre allgemeine Präferenz für die Regierung von Netanjahu fort. Unter den religiösen Siedlern in den besetzten Gebieten bilden die Chabad Hasidis eine der extremsten Gruppen. Baruch Goldstein, der Massenmörder der Palästinenser, war einer von ihnen. Goldstein wird in Kapitel 6 erörtert, Rabbi Yitzhak Ginsburg, der ein Kapitel eines Buches zum Lob von Goldstein geschrieben hat und was er getan hat, ist ein weiteres Mitglied ihrer Gruppe. Ginsburg ist der frühere Leiter des Josef Grab Yeshiva, der sich am Rande von Nablus befindet. Rabbi Ginsburg, der ursprünglich aus den Vereinigten Staaten nach Israel kam und eine gute Verbindung zur Lubavitcher-Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten hat seine Ansichten in englischer Sprache in amerikanischen jüdischen Veröffentlichungen oft zum Ausdruck gebracht. Das Folgende erschien in einem Artikel am 26. April 1996, New York, der ein Interview mit Rabbi Ginsburg enthielt, der geborene Rabbiner in St. Louis, der auch als eine der führenden Behörden der Lubavitcher Sekte für jüdische Mystik angesehen wird, angesehen und spricht auch einen Abschluss in Mathematik und spricht frei von der genetischen, spirituellen Überlegenheit der Juden gegenüber Nichtjuden. Es ist eine Überlegenheit, dass er behauptet, dass in den Augen der Tora das jüdische Leben investiert. Wenn jede einfache Zelle in einem jüdischen Körper die Göttlichkeit mit sich bringt, ist jeder DNA-Strang Teil Gottes. Daher ist etwas Besonderes über jüdische DNA. Später fragte Rabbi Ginsburg rhetorisch, wenn ein Jude eine Leber braucht, können sie dann die Leber eines unschuldigen Nichtjuden nehmen, um ihn zu retten? Die Tora würde dies wahrscheinlich zulassen. Das jüdische Leben hat ein unendliches Wert, erklärte er etwas unendlich Eindeutigeres und Einzigartiges über das jüdische Leben als das nichtjüdische Leben. Das Ändern der Worte jüdisch in deutsch oder ario und nicht jüdisch in jüdische verwandelt die Position von Ginsburg in die Lehre, die Auschwitz in der Vergangenheit möglich gemacht hat. In erheblichem Maße hing der deutsche Nazis Erfolg von dieser Ideologie ab und davon, dass seine Auswirkungen nicht früh bekannt waren. Auch in begrenztem Umfang könnten sich die potenziellen Auswirkungen von messianisch, Lubavitch und anderen Ideologien als katastrophend erweisen. Der Unterschied in den Einstellungen zu Nichtjuden in der Halacha und in der Kabbala ist durch den Unterschied, der speziell in Bezug auf Nichtjuden ausdrückt, die zum Judentum konvertiert sind, gut veranschaulicht. Obwohl die Halacha sie in gewisser Weise diskriminiert, behandelt es Konvertiten als neue Juden. Die Kabbala kann diesen Ansatz nicht anwenden, da der kosmische Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden betont wird. Die Kabbala erklärt, dass Konvertiten wirklich jüdische Seelen sind, die zunächst nicht jüdische Körper als Strafen überzeugt und später durch Bekehrung zum Judentum eingelöst werden, entweder weil die Bestrafung endete oder weil ein heiliger Mann einmischte. Diese Erklärung ist Teil des kabbalistischen Glaubens an Metempsychose, das in der Halacha fehlt. Nach der Kabbala kann eine satanische Seele durch bloße Überzeugung nicht in eine göttliche Seele verwandelt werden. Die folgende Diskussion über Gashemunim Ideen und Politik nimmt die Kenntnis der Lustig- und Harkabi-Studien zu, stützt sich jedoch hauptsächlich auf primäres Quellmaterial und auf Analysen von Tal und anderen hebräischen Schriftstellern. Tal beschrieb und analysierte die Prinzipien von Gashemunim, indem er ausführlich aus den Schriften von Rabbi Yehuda Amital zitierte, einem ausstehenden Gashführer, der im November 1995 zum Minister ohne Portfolio in der israelischen Regierung ernannt wurde, bis zum damaligen Premierminister Peres und der in dieser Funktion diente bis Juni 1996. Peres bezeichnete Amital als gemäßig. Bei der Erklärung von Amital-Ansichten stützte sich Tal stark auf den veröffentlichten Artikel von Amital über die Bedeutung des Yom Kippur-Krieges 1973. Um die Betonung der spirituellen Sehnsucht von Amital und den politisch-messianischen Strom des Denkens zu veranschaulichen, zitierte Tal folgendes: Der Krieg brach vor dem Hintergrund der Wiederbelebung des Königreichs Israel aus, der in seinem metaphysischen, nicht nur symbolischen, Status ein Beweis für den Niedergang des Geistes der Verunreinigung in der westlichen Welt ist, Die Heiden kämpfen um ihr bloßes Überleben als Nichtjuden, als rituell unrein. Ungerechtigkeit kämpft gegen das Überleben. Es weiß, dass es in den Kriegen Gottes keinen Ort für Satan, für den Geist der Befleckung oder für die Überreste der westlichen Kultur geben wird, deren Befürworter sozusagen weltliche Juden sind. Tal interpretierte die grundlegenden Ansichten von Amital weiter und so schwärmen Emunim, die moderne weltliche Welt kämpft laut diesem Ansatz um das Überleben, und daher richtet sich unser Krieg gegen die Unrechtheinheit der westlichen Kultur und gegen Rationalität als solche. Daraus folgt, dass die außerirdische Kultur ausgerottet werden muss, weil alle Fremdheit uns näher an die Außerirdischen zurückgezogen werden und der außerirdische Entfremdung verursacht, ebenso wie die Position derer, die sich immer noch an die westliche Kultur halten und versuchen, das Judentum mit rationalistischen Ankerreicher und demokratischen Kultur zu verschmelzen. Nach dem Ansatz von Amital muss der Yom Kippur-Krieg in seiner messianischen Dimension verstanden werden, ein Kampf gegen die Zivilisation in ihrer Gesamtheit. Thals ging in seiner Diskussion an, um Arnital zu fragen, eine facettenreiche, ernsthafte Frage: Was ist der Sinn aller Bedrängnisse? Warum gehen Kriege weiter, wenn der Messias bereits gekommen ist und wenn das Königreich Israel bereits eingerichtet wurde? Arnital antwortete: Der Krieg initiiert den Reinigungsvorgang, die Verfeinerung, die Reinigung und Reinigung der Gemeinde Israels. Thal hat weiterhin diskutiert: Wir erfahren daher, dass es nur eine Erklärung der Kriege gibt, sie verfeinern und reinigen die Seele. Wenn die Verunreinigung beseitigt wird, wird die Seele Israels durch die Kriege verfeinert. Wir haben bereits die Länder erobert, alles, was jetzt bleibt, ist die Beputzung zu erobern. Die Anhänger der beiden Rabbiner Kooks haben die obigen Konzepte auf alle anderen israelischen Kriege angewendet. Rabbi Shmaryahu Arili erklärte zum Beispiel laut Thal, dass der Krieg von 1967 eine metaphysische Transformation sei und dass die israelischen Eroberungen Land von der Macht des Satans in die göttliche Kugel übertragen hätten. Dies hat angeblich bewiesen, dass die messianische Ära eingetroffen war. Thal zitierte auch die Lehren von Rabbi Ehadia: Die Eroberungen von 1967 befreit das Land von der anderen Seite, ein höflicher Name für Satan, von einer mystischen Kraft, die böse Befleckung und moralische Korruption verkörpert. Wir die Juden treten so in eine Ära ein, in der die absolute Regeln von Sovereignty über Unternehmensregeln. Thal betonte, dass diese Aussagen eine Warnung darstellten, dass jeder israelische Rückzug aus eroberten Gebieten metaphysische Konsequenzen haben würde, die dazu führen könnten, dass die Souveränität der Satan über dieses Land wiederhergestellt wurde. Andere Führer von Gash Emunim drückten direkt und indirekt die gleichen Ideen in ihren öffentlichen Aussagen und Schriften aus. Es kann kaum Zweifel geben, dass Gash Emunim die israelischen jüdischen religiösen Führer und Laien ernsthaft beeinflusst hat. Während der Zeit der israelischen Invasion im Libanon ermahnte beispielsweise des Militärrabbinats in Israel, das deutlich von den Ideen der beiden Rabbiner Kooks beeinflusst wurde, alle israelischen Soldaten, in die Fußstapfen von Joshua zu treten und seine göttlich ordinierte Eroberung des Landes von Israel wieder zu etablieren. Diese Ermehrung der Eroberung umfasste die Ausrottung nichtjüdischer Einwohner. Das militärische Rabbinat veröffentlichte eine Karte des Libanon, auf der die Namen der libanesischen Städte in die Namen der Städte im Buch Joshua geändert worden waren. Beirut wurde zum Beispiel geändert, um zu sein. Die Karte bezeichnete den Libanon als Land der alten nördlichen Stämme Israels, Eschar und Naphtali. Vital schrieb: Israels militärische Präsenz im Libanon bestätigte die Gültigkeit des biblischen Versprechens in Deuteronomium 11, 24: Jeder Ort, an dem die Sohle ihrer Fußstromsteine ihre sein soll, unsere Grenze soll von der Wildnis vom Fluss Euphrat bis zum westlichen Meer sein. Die Anhänger der beiden Rabbiner Kook betrachteten den Libanon als aus der Macht des Satans, wobei seine Bewohner dabei getötet wurden. Eine solche Ansicht ist nicht außergewöhnlich, es hat zahlreiche alte und moderne Parallelen, sowohl religiös als auch weltlich. Die Idee einer mörderischen Reinigung von Land aus dem Bösen und der Verunreinigung, die Gott provozieren, ist üblich. In ihrem Kapitel Die Riten der Gewalt präsentierten Nathalie Z. Davis zum Beispiel die gleiche Idee wie die Rationalisierung für die von Frankreich begangenen Massaker in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In seinem ausgezeichneten Buch, Das Streben nach Jahrtausend, diskutierte Norman Cohn, um ein weiteres Beispiel zu nennen, christliche religiöse Bewegungen, die das Jahrtausend durch die Anwendung von Gewalt herbeiführen wollten, was zum Tod vieler Menschen führte. Drei interpretative und miteinander verbundene Kommentare zu Tals Analyse von Gashemunim sollten gemacht werden. Erstens sind die Rabbiner, die sowohl von Tal als auch die Autoren dieses Buches als Behörden zitiert sind, keine obskuren oder fransen Rabbiner, sondern wichtige israelische Zahlen. Wie bereits erwähnt, betrachtete Shimon Peres, als Premierminister einen von ihnen, Rabbi Amital, als gemäßigte und ernannte ihn ohne Portfolio. Zweitens konnte Tal die eigentliche Essenz des politischen messianischen Trends verstehen. Sein Fachwissen im deutschen Nationalsozialismus, insbesondere in der nationalsozialistischen Ideologie und seinen Quellen, half ihm mit ziemlicher Sicherheit bei seinem Studium von Gashemunim. Siehe Tals Buch in Hebräisch, Politische Theologie und das Dritte Reich, Tel Aviv University Press, 1989. Die Ähnlichkeiten zwischen dem jüdischen politischen messianischen Trend und dem deutschen Nationalsozialismus sind furchtbar. Die Heiden sind für die Messianisten, was die Juden für die Nazis waren. Der Hass auf westliche Kultur mit ihren rationalen und demokratischen Elementen ist bei beiden Bewegungen gemeinsam. Schließlich richtet sich der extreme Chauvinismus der Messianisten auf alle Nichtjuden. Der Jom Kippur-Krieg von 1973 war beispielsweise in Amital Ansicht nicht gegen Ägypter, Syrer und oder alle Araber, sondern gegen alle Nichtjuden. Der Krieg richtete sich daher gegen die große Mehrheit der Bürger der Vereinigten Staaten, obwohl die Vereinigten Staaten Israel in diesem Krieg unterstützten. Dieser Hass auf Nichtjuden ist nicht neu, aber, wie bereits diskutiert, leitet sich aus einer kontinuierlichen jüdischen kabbalistischen Tradition ab. Jenen jüdischen Gelehrten, die versucht haben, diese Tatsache vor Nichtjuden und sogar vor vielen Juden zu verbergen, haben nicht nur einen schlechten Dienst für die Wissenschaft erbracht. Sie haben das Wachstum dieses jüdischen Analogon zum deutschen Nationalsozialismus unterstützt. Die Ideologie des Rabbiners Kook ist sowohl eschatologisch als auch messianisch. Es ähnelt in dieser Hinsicht frühere jüdische religiöse Lehren sowie ähnliche Trends im Christentum und im Islam. Diese Ideologie nimmt das bevorstehende Kommen des Messias an und behauptet, dass die von Gott unterstützten Juden danach über die Nichtjuden triumphieren und für immer über sie herrschen. Es wird behauptet, dass dies für die Nichtjuden gut sein wird. Alle aktuellen politischen Entwicklungen werden entweder dazu beitragen, dies früher zu bringen oder sie zu verschieben. Jüdische Sünden, insbesondere Mangel an Glauben, können das Kommen des Messias verschieben. Die Verzögerung wird jedoch nicht von langer Dauer sein, da selbst die schlimmsten Sünden der Juden den Verlauf der Erlösung nicht verändern können. Sünden können dennoch die Leiden von Juden vor der Erlösung erhöhen. Die beiden Weltkriege, der Holocaust und andere katastrophale Ereignisse der modernen Geschichte sind Beispiele für Bestrafung. Der ältere Rabbiner Kook verkleidete seine Freude über den Verlust von Leben im Ersten Weltkrieg nicht, er erklärte, dass der Verlust von Leben notwendig sei, um die Macht des Satans zu brechen. Die Anhänger der Älterung des Eldar Rabbi Kooks haben häufig eingehend wie solche Erklärungen detailliert. Rabbi Davlaiö, einer der bekanntesten Rabbiner des oben genannten Gashemunim Rabbinical Council und der Rabbiner von Kiryat Arba, argumentierte, dass Israels Versagen 1982 in der Invasion des Libanon die Mangel an Glaubensbekenntnis in der Signierung des Friedensvertrags und des Friedensvertreters und des Frägs und des Frägs und der Fremdjährigen und der Fremdenerringung und dem Fremden die Inheritanz des Erschwandens und dem französischen Erring zurückzuführen sei. Laiö erklärte auch in einem Artikel über ihn, der in der Hatashot Supplement vom 20. Dezember 1991 veröffentlicht wurde, dass die von den Syrern zweier israelischen Diplomaten in Juni, Libanon stationierten israelischen Diplomaten, im Mai 1984 stationiert war, eine gerechte Strafe für die Misshandlung unserer Jungen aus dem jüdischen Untergrund war. In dem Hatashot-Artikel fügte Laiö hinzu, ich weiß nicht, welche Leiden noch alle Juden für dieses Verbrechen treffen können. Erklärungen, die den Uneingeweihten möglicherweise ausgefallen und bizarr erscheinen, sind manchmal die am leichtesten akzeptabelsten für schwer am Ende Emunim-Anhänger. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Anhänger der Ansicht sind, dass die Erlösung in der Nähe ist. Sie glauben, dass Satan, wie in der Kabbala beschrieben, rational und in Logik vertraut ist, sie glauben weiter, dass die Kraft des Satans und seiner irdischen Manifestation, den Nichtjuden, manchmal nur durch irrationales Handeln gebrochen werden kann. Gash Emunim gründete damit Siedlungen an den genauen Tagen des US-amerikanischen Staatssekretärs James Bakers wiederkehrende Ankünfte in Israel nicht nur, um die Macht von Gash Emunim, sondern auch als Teil eines mystischen Designs zu demonstrieren, um die Macht von Satan und seiner amerikanischen Inkarnation zu brechen. In der Vergangenheit hatten beispielsweise verschiedene jüdische religiöse Bewegungen, beispielsweise die Bewegung des falschen Messias Schabtais wie in 1665 und 1666, und der frühe Hasidismus eine ähnliche Logik verwendet. Bestimmte christliche und islamische Bewegungen verwendeten zu bestimmten Zeiten auch analoge Logik. Gash Emunim-Ideologen, insbesondere Rabbiner Kook, den Ältesten, ließen ihre Ideen nicht nur hauptsächlich aus der jüdischen Tradition ab, sondern waren auch innovativ. Wie sie das Messias-Konzept entwickelt haben, ist veranschaulichend. Die Bibel erwartete nur einen einzigen Messias. Die jüdische Mystik erwartete zwei Messias. Nach Angaben der Kabbala unterscheiden sich die beiden Messias im Charakter. Der erste Messias, eine militante Figur namens Sohn von Josef, wird die materiellen Voraussetzungen für die Erlösung vorbereiten. Der zweite Messias wird ein spiritueller Sohn Davids sein, der die Welt durch spektakuläre Wunderherstellung erlösen wird. Gash Emunim-Anhänger glauben, dass zu verschiedenen Zeiten Wunder auftreten. Die kabinenstützige Konzeption ist, dass die beiden Messias Individuen sein werden. Rabbi Kook, der Älteste, veränderte diese Idee, indem er vorweggenommen und befürwortete, dass der erste Messias ein kollektives Wesen sein wird. Kook identifizierte seine Gruppe von Anhängern als den kollektiven Sohn von Josef. Die Führer von Gash Emunim nach der Lehre von Rabbiner Kook, dem Ältesten, nehmen ihre Rabbiner und vielleicht auch alle Anhänger als kollektive Inkarnation von mindestens einem und vielleicht zwei göttlich geordneten Messias wahr. Gash Emunim-Mitglieder glauben, dass diese Idee bis zum richtigen Zeitpunkt nicht den Uneingeweihten enthüllt werden sollte. Sie glauben weiter, dass ihre Sekte aufgrund ihrer unfehlbaren göttlichen Führung nicht irren kann. Rabbi Kooks zweite Innovation betraf das Verhältnis des ersten Messias, um nichtgläubige Juden, sowohl weltliche als auch religiöse, zu ignorieren die Juden. Rabbi Kook leitete dieses Konzept aus der biblischen Prophezeiung ab, dass der Messias die Erlösung bringen auf einen Arsch und auf ein Hengstfohlen, das Fohlen eines Arsches Zechariah 9,9. Die Kabbala betrachteten diesen Vers als Beweis für zwei Messias, einen auf einem Arsch und den anderen auf einem Hengstfohlen. Die Frage hier war, wie konnte ein kollektiver Messias auf einem einzigen Arsch fahren? Kook beantwortete die Frage, indem er den Arsch mit Juden identifizierte, denen die Weisheit und der korrekte Glaube fehlten. Kook postulierte, dass der kollektive Messias auf diesen Juden reiten würde. Dies bedeutete, dass der Messias sie für materielle Gewinne ausnutzen und in dem Maße einlösen würde, dass sie erlöst werden konnten. Die Idee der Erlösung durch Kontakt mit einer geistig starken Persönlichkeit war ein Hauptthema, das allen Strängen der jüdischen Mystik gemeinsam ist. Es wurde nicht nur für Menschen und ihre Sünden, sondern auch für Tiere und leblose Objekte angewendet. In Israel ist diese Idee immer noch ein Teil der religiösen Bildung. Beliebte Bücher für religiöse Kinder enthalten viele Geschichten, die diesen Punkt angeblich veranschaulichen. Eine der wiederholten Geschichten handelt von einer tugendhaften wilden Ente, die für einen heiligen Rabbiner gefangen, getötet und zu einem saftigen Gericht verarbeitet wird. Diese Ente gilt als vom heiligen Mann eingelöst, indem sie vom heiligen Mann gefressen wird. Die Gash Emunim-Innovation hier bestand darin, dies nicht nur auf nichtgläubige Juden anzuwenden, die durch den kollektiven Messias eingelöst werden, sondern auch auf alle denkbaren materiellen Objekte, die von Tanks bis Geld reichen. Alles kann eingelöst werden, wenn Juden, insbesondere messianische Juden, berührt oder besessen werden. Gash Emunim-Mitglieder wenden diese Lehre auf den Konflikt im Heiligen Land an. Sie argumentieren, dass die Beschlagnahme von arabischem Land für die nachfolgende Siedlung durch Juden in Wirklichkeit nicht ein Akt des Diebstahls, sondern der Heiligung ist. Aus ihrer Sicht wird das Land erlöst, indem er vom Satanischen in die göttliche Kugel übertragen wird. Gash Emunim, so glauben seine Anhänger, ist aufgrund des ausschließlichen Zugangs zur Gesamt- und einzige Wahrheit wichtiger als der Rest des jüdischen Volkes. Gash Emunim Rabbiner nutzen die folgende Analogie des messianischen Arsches: Angesichts seines niedrigen Status in der Hierarchie der Wesen muss der Arsch den edlen Zweck seines göttlich inspirierten Reiters nicht umdenken. Dies ist trotz der Tatsache der Fall, dass der Arsch den Fahrer in Größe und bloßer Kraft übertrifft. Der göttliche Fahrer in dieser Analogie führt den Arsch in Richtung seiner eigenen Erlösung. Aufgrund seines edlen Zwecks muss der Fahrer möglicherweise während der Reise den Arsch treten, um sicherzustellen, dass der Arsch nicht vom ordinierten Pfad abweist. Auf die gleiche Weise muss der Rabbiner von Gash Emunim behaupten, diese eine messianische Sekte muss mit den arschähnlichen Juden umgehen und führen, die von der satanischen westlichen Kultur mit ihrer Rationalität und Demokratie verderbt wurden und sich weigern, auf ihre Tiergewohnheiten zu verzichten und den wahren Glauben anzunehmen. Um den Prozess zu fördern, ist die Anwendung von Kraft bei Bedarf zulässig. Die endgültige Innovation von Rabbi Kook, dem Ältesten, trug am entschlossensten zur Popularität und des politischen Einflusses seiner frühen Anhänger und anschließend von Gash Emunim bei. Während der Erlösungszeit beeinflusste diese Innovation das Verhalten der Auswahl in Bezug auf weltliche Anliegen und Kontakte zu anderen Juden und Nichtjuden. Rabbi Kook lehrte, dass die Auserwählten nicht von dem Rest der Welt distanziert werden sollten, wie es Juden in der Vergangenheit oft getan hatten. Als er erkannte, dass andere Menschen sündig und sogar satanisch waren, musste der Ausernen die Kluft zwischen sich und den anderen überbrücken, indem sie sich aktiv in die Gesellschaft einbezogen. Nur wenn dies tut, hätte die Auserwählten eine Chance, andere zu heiligen. Die Auswahl sollte ein Beispiel geben, Einfluss auf politische und zunehmende Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen. Seit den 1920er Jahren hat diese Lehre das Verhalten derjenigen, die dem NRP verbunden sind, stark beeinflusst. Nachdem er 1974 gegründet wurde, hat Gash Emunim diese Lehre trotz großer Ressentiments der Öffentlichkeit energisch wieder aufgenommen. Im Gegensatz zu orthodoxen Juden zuvor begannen sich Rabbi Kooks Anhänger wie weltliche Juden zu kleiden und zeichneten sich nur nach außen aus, indem sie Schädelkappen trugen. Bisher haben sie den israelischen weltlichen Kleidungsmoden der 1950er Jahre gefolgt. In ihren Schulen führten sie Teile des säkularen Unterrichts in ihre Lehrpläne ein. Sie erlaubten ihren Menschen, sich an israelischen säkularen Universitäten einzuschreiben. Sie gründeten außerdem die religiös orientierte Bar-Ilan-Universität. Obwohl Gash Emunim den Unterrichtspersonal der Bar-Ilan auf religiöse Juden einschränkte, versuchte sie jedoch, den Unterrichtsumfang der Universität auf alle üblichen akademischen Disziplinen auszudehnen. Die Haredim haben sich konsequent ärgert und mit Abhorrenheit diese Bestrebungen der Säkularisierung betrachtet. Rabbi Kook bestand darauf, dass jeder Jude eine religiöse Pflicht hatte, zu kämpfen und zu trainieren, um zu kämpfen. NRP-Mitglieder sind dieser Lehre treu gefolgt. Viele Gash Emunim-Mitglieder waren und sind Offiziere der ausgewählten Einheiten der israelischen Armee. Ihr Anteil in solchen Einheiten hat ständig zugenommen. Die Schüler der Religionsschüler von Gash Emunim haben für ihre hervorragenden Kampfqualitäten, ihre hohe Motivation zum Kampf, ihre relativ hohe Opferrate während des Libanonkrieges und ihre Bereitschaft, die Palästinenser während der Intifada zu verprügeln, bekannt gewonnen. Gash Emunim hat aufgrund ihrer Haltung gegenüber der Armeedienst in der israelischen jüdischen Gesellschaft ein breites öffentliches Mitgefühl gewonnen. Dies steht im scharfen Kontrast zu dem gegen die Haredim gerichteten gesellschaftlichen Antagonismus für ihre Ausweichen des Militärdienstes. Die Doktrin der Heiligkeit, die von den beiden Rabbiner fast jedem zionistischen Unternehmen zugeschrieben wurde, trug noch mehr zu dem weit verbreiteten öffentlichen Sympathie für und der Unterstützung von Gash Emunim bei. Tal kontrastierte den religiösen zionistischen Ausblick von Rabbiner Kook, dem jüngeren und schwarzen Emunim, mit dem der weltlichen Linken. Tal definierte die zionistische Aussichten der säkularen Linken als poetische, lyrische Begriff, nach der die Rückkehr zum Boden, das Leben innerhalb der Natur, die landwirtschaftlichen Leistungen, die säkulare Kreativität sind wesentliche Teile. Die beiden Rabbiner kamen jedoch an, dass der weltliche Linke die messianische Erlösung unfreiwillig diente, betonte die militärischen Siege auf dem heiligen Boden und das jüdische Blut, das auf diesem Boden verschüttet wurde. Rabbi Kook, der Jüngere, ging laut Tal zusammen mit anderen Gash Emunim-Führern weiter, indem er den Zustand Israel als das Reich Israel und das Reich Israel als Himmelreich auf Erden definierte. Anhänger von Rabbiner Cook bezeichnen Israel immer noch als irdische Unterstützung des Throns des Herrn. Israel Harel, einer der wichtigsten Führer von Gash Emunim, nutzte diesen Ausdruck am 12. September 1996 in seiner wöchentlichen Kolumne in Haaretz. Harel zitierte einen frühen Aufsatz von Rabbi Cook, dem Älteren, und schrieb, dass der Staat Israel die Basis des Throns des Herrn in dieser Welt sei und daher völlig anders ist und sollte sich von Staaten unterscheiden, die von Locke, Rasse und anderen berücksichtigt werden. Für Menschen wie Harel umhüllt sich die gesamte Heiligkeit alles um und rechtfertigt alles, was Israel im Kontext von göttlich inspirierten Führung tut. Tal schrieb, dass aus diesem Standpunkt jede Handlung, jedes Phänomen, einschließlich des Säkularismus, eines Tages durch Heiligkeit, durch Erlösung verschlungen wird. Es ist nicht unvorstellbar, dass diese Art von Heiligkeit zur Explosion von Atombomben führen könnte, um die Kraft des Satans zu beenden und die Basis des Throns des Herrn in dieser Welt zu etablieren. In vielerlei Hinsicht haben Gash Emunim-Mitglieder und die Mehrheit der NRP-Anhänger weiterhin den frühen zionistischen Pionieren ähnlich. Diese Tatsache hat ihr öffentliches Image gesteigert. Sie haben dazu beigetragen, dieses Bild zu fördern, indem sie sich den Uneingeweihten als Nachfolger der Pioniere der 1920er und 1930er Jahre präsentierten, die noch in der jüdischen nationalen Erinnerung geschätzt und in der israelischen Ausbildung gelobt werden. Wie bereits erwähnt, fahren die Mitglieder von Gash Emunim mit Ausnahme ihrer winzigen Schädelcaps bewusst fort, um das Kleid und Manierismen der frühen Pioniere zu emulieren. Der fast ausschließlich Ashkenazi-Hintergrund sowohl der frühen Pioniere als auch der Gush Emunim-Siedler helfen dieser Emulation. Alle Rabbiner von Gash Emunim sind Ashkenazi. Die in Kapitel 3 erörterten israelischen Standards der religiösen Bildung sind größtenteils für das Fehlen orientaler Juden unter Gash Emunim-Rabbiner verantwortlich. Obwohl sich viele orientalische Juden unfreiwillig anschließen, haben sie Gash Emunim unterstützt und weiterhin unterstützt. Der Wahlkreis Likud hat bisher Gush Emunim konsequent unterstützt. Im Gegensatz dazu unterstützten die meisten Mitglieder der Labour Party Gash Emunim bis Ende der 1970er Jahre, veränderten sich jedoch, nachdem Gash Emunim den Friedensvertrag mit Ägypten aussprach und verlangte, dass der Libanon als Teil des Erbes unserer Vorfahren, der Stämme von Eschar, Naphtali und Zebulun annektiert wurde. Gash Emunim machte viele Labour-Anhänger wütend, indem sie weiterhin andere extreme hakische Politiken befürworteten und sich durch heftig gegen Schirans Bündnis mit den libanesischen Phalangisten aus dem Jahr 1982 gegen Christen und daher als Götzendienst angesehen wurden. Gash Emunims Position im Jahr 1982 war, dass Juden in ihren Schlachten und Eroberungen sich nur auf Gottes Hilfe verlassen sollten. Alle Allianzen mit Nichtjuden könnten Gottes Zorn anregen und zu seiner Zurückhaltung führen. Solche Ideen waren selbst für hochsextreme Labour Party inakzeptabel. Die Politik von Gash Emunim und NRP muss im Kontext der Ideologie verstanden werden. Die Ideologie macht deutlich, was Mitglieder dieser Gruppen erreichen möchten. Bücher, die in englischer Sprache geschrieben wurden, haben diese Ideologie leider nicht angemessen besprochen. Lustigs Buch Für das Land und den Herrn, in dem Gash Emunims äußeres politisches Verhalten diskutiert, ist das Hauptbeispiel. Lustig stützte sich in hohem Maße auf die Schriften von Harold Fisch für seine Analyse von Gash Emunims politischer Ideologie. Fisch, Professor für englische Literatur, der anscheinend nur begrenzte Kompetenz in Talmud und Kabbala hat, hat hauptsächlich für englischsprachige Leser geschrieben und hat sich hauptsächlich auf christliche Fundamentalisten in den Vereinigten Staaten konzentriert. Lustig verließ auch etwas auf die Schriften von Rabbiner Menachem Keshe. Keshe war ein angesehener talmudischer Gelehrter, der auf Hebräisch schrieb und potenzielle Gash Emunim-Initiates beeinflusste. Seine messianischen Gebiete sind vielen Schülern von Gash Emunim und Yeshiva bekannt. Lustig zitierte Keshe nur kurz und verschleierte dann, was er zitierte. In unserem Buch haben wir uns mehr darauf verlassen, was Keshe geschrieben hat, und haben zusätzlich andere Gash Emunim-Literatur verwendet. Gash Emunim-Aktivisten leben in einer homogenen Westbankgesellschaft, die sie kontrollieren. Diese Gesellschaft ist größtenteils vor Kontamination durch konkurrierende verabscheuungsbezogene Ideologien geschützt, insbesondere von solchen, die sich aus der westlichen Kultur stammen und bis zu einem gewissen Grad den weltlichen Teil der israelischen jüdischen Gesellschaft beeinflussen. Die Möglichkeit besteht eindeutig, dass die homogene Gesellschaft von Gash-Emunim und ihre NRP-Anhänger ihre politische Macht und ihren Einfluss innerhalb der israelischen Gesellschaft erhöhen können. Die Ideologie der beiden Rabbiner Cook ist die entscheidende Kraft von NRP und Gash-Emunim politischen Handeln. Der grundlegende politische Grundsatz von Gash-Emunim ist, dass das jüdische Volk einzigartig sind. Gash-Emunim-Mitglieder teilen diesen Grundsatz mit allen orthodoxen Juden, aber sie interpretieren ihn etwas anders. Lustig diskutierte diesen Grundsatz, indem er sich auf die Gash-Emunim-Verweigerung eines klassischen säkularen zionistischen Themas konzentrierte. Lustig hat die beiden Annahmen dieses Themas richtig festgelegt, wobei das erste war, dass das jüdische Leben sowohl auf dem individuellen als auch auf der kollektiven Ebene durch die Abnormalität der Diaspora-Existenz verzerrt wurde. Zweitens nur durch eine Normalisierungsprozesse durch Auswanderung nach Palästina und durch die Bildung eines jüdischen Staates können Juden zu einer normalen Nation werden. Lustig zitierte Fisch und erklärte, dass für Gash-Emunim diese klassische Idee die ursprüngliche Täuschung der säkularen Zionisten ist. Das Argument von Gash-Emunim ist, dass säkulare Zionisten diese Normalität durch Anwenden nicht jüdischer Standards messen, die satanisch sind. Die säkularen Zionisten konzentrierten sich auf bestimmte Nationen, die sie als normal betrachteten, und behaupteten, dass die Nichtjuden in diesen normalen Nationen fortgeschritten waren als die meisten Diaspora-Juden. Aus diesem Grund sollten die weltlichen Zionisten so argumentieren, dass Juden versuchen sollten, diese Nichtjuden zu emulieren, indem sie ein normales Volk in einem normalen Nationalstaat werden. Das Argument des Gash-Emunim-Gegenarguments lautet, Juden sind und können kein normales Volk sein. Ihre ewige Einzigartigkeit ist das Ergebnis des mit ihnen gemachten Bundesgott, der mit ihnen am Berg Sinai gemacht wurde. Lustig erklärte diese Gash-Emunim-Position weiter, indem er einen der Führer der Gruppe, Rabbi Ivinö, zitierte, während Gott verlangt, dass andere normale Nationen abstrakte Codes der Gerechtigkeit und Gerechtigkeit einhalten, gelten solche Gesetze nicht für Juden. Haredi-Rabbiner zitierten diese Idee oft in ihren Schriften, reservierten jedoch streng seine eklatanten Folgen für das noch tokome messianische Zeitalter. Die Halacha unterstützt diesen Vorbehalt, indem er zwischen zwei Situationen sorgfältig unterscheidet, wenn es darum geht, Kodizes von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit zu diskutieren. Die Halacha ermöglicht es den Juden, Nichtjuden in jenen Orten auszurauben, in denen Juden stärker sind als Nichtjuden. Die Halacha verbietet Juden, Nichtjuden in jenen Orten auszurauben, in denen die Nichtjuden stärker sind. Gash-Emunim veräußert solche traditionellen Vorsichtsmaßnahmen, indem sie behaupten, dass Juden, zumindest diejenigen in Israel und die besetzten Gebiete, bereits zu Beginn des messianischen Zeitalters leben. Lustig konnte die Überlegungen zum messianischen Alter und die Unterscheidungen zwischen Juden und Nichtjuden nicht angemessen erklären. Harkabis Behandlung war besser. Harkabi diskutierte die halachische Lehre und die Position von Gash-Emunim in Bezug auf Morde, dass der Mord an einem Juden, insbesondere wenn sie von einem Nichtjuden begangen wurden, das schlimmste mögliche Verbrechen im jüdischen Recht sei. Anschließend zitierte er den Gash-Emunim-Führer Rabbi Israel Ariel. Rabbi Ariel stützte sich auf den Kodex von Maimonides und der Halacha und erklärte, ein Jude, der einen Nichtjude getötet hat, ist vom menschlichen Urteilsvermögen befreit und hat das religiöse Mordverbot nicht verletzt. Harkabi merkte weiter an, dass dies in Erinnerung bleiben sollte, wenn die Forderung geäußert wird, dass alle nichtjüdischen Einwohner des jüdischen Staates gemäß den Halachizeh-Vorschriften behandelt werden. Gash-Emunim-Rabbiner haben immer wieder wiederholt, dass Juden, die Araber getötet haben, nicht bestraft werden sollten. Gash-Emunim-Mitglieder helfen nicht nur solchen Juden, die von den säkularen Gerichten Israels bestraft werden, sondern weigern sich auch, diese Juden als Mörder zu bezeichnen. Daraus folgt logischerweise, dass die religiösen Siedler und ihre Anhänger das Verlassen von jüdischem Blut betonen, aber wenig Besorgnis über das Verlassen von nichtjüdischem Blut zeigen. Der Einfluss von Gash-Emunim auf die israelische Politik kann an der Tatsache gemessen werden, dass die Politik der israelischen Regierung in dieser Angelegenheit die Position des Gash-Emunim eindeutig widerspiegelt. Die israelische Regierung unter der Führung von Arbeitskräften und Likud hat sich geweigert, palästinensische Gefangene mit jüdischem Blut in den Händen zu befreien, aber nicht zögerte, freie Gefangene mit nicht-jüdischem Blut in den Händen zu befreien. Eine weitere praktische Folge solcher Einstellungen ist die Auswirkungen von Gash Emunim auf das Verhalten der israelischen Regierung in allen Angelegenheiten in Bezug auf die Gebiete. Gash Emunim ermutigt weiterhin die israelischen Behörden, mit Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen grausam umzugehen. Die Ablehnungen von Premierministern Rabin, Peres und Netanyahu, die Evakuierung einer einzigen jüdischen Siedlung zu befürworten, sind in erster Linie auf den Einfluss von Gash Emunim zurückzuführen. Der Einfluss von Gash Emunim auf alle israelischen Regierungen und politischen Führer unterschiedlicher politischer Überzeugungen war von Bedeutung. Die Haltung von Gash Emunim gegenüber Palästinensern, die immer als in Israel lebende Araber bezeichnet werden, ist wichtig. Lustig hat dieses Thema größtenteils vermieden. Harkabi befasste sich ehrlich, indem er die Aussagen von Rabbiner Zvi Yehuda Kook, Shlomo Ivinö und Israel Ariel ausführlich zitierte. Kook, Ivinö und Ariel betrachteten die Araber, die in Israel lebten, als Diebe, sie stützten ihre Ansicht auf die Prämisse, dass das gesamte Land in Israel jüdisch war und dass alle darauf gefundenen Eigentum den Juden gehörten. Harkabi, der dies bei der Erforschung seines Buches lernte, drückte seinen Schock aus: Ich hätte nie gedacht, dass Israelis das Konzept des historischen Rechts interpretieren würde. Harkabi in Unterkapiteln seines Buches die zahlreichen Anwendungen und Erweiterungen dieser Lehre. Er wies darauf hin, dass für Gash Emunim der Sinai und der heutige Libanon Teile dieses jüdischen Landes sind und von Israel befreit werden müssen. Rabbi Ariel veröffentlichte einen Atlas, in dem alle Länder, die jüdisch waren und befreit werden mussten. Dies umfasste alle Gebiete westlich und südlich des Euphrat, die sich über den heutigen Kuwait erstreckten. Harkabi zitierte Rabbiner Ivinö: Wir müssen auch zum Kriegspreis in diesem Land leben. Außerdem müssen wir, auch wenn es Frieden gibt, Befreiungskriege initiieren, um es das Land zu erobern. Es ist nicht unangemessen anzunehmen, dass Gash Emunim, wenn es die Macht und Kontrolle besaß, Atomwaffen in der Kriegsführung einsetzen würde, um zu versuchen, ihren Zweck zu erreichen. Für Gash Emunim, wie Harkabi indirekt klar und lustig machte, erstreckt sich die im Bundesstaat Israel lebende Minderwertigkeit von Nichtjuden auf andere Kategorien als Leben und Eigentum. Gash Emunim hat eine Außenpolitik für den Staat Israel entwickelt. Diese Politik sieht vor, dass die arabische Feindseligkeit gegenüber den Juden theologischer Natur ist und inhärent ist. Die Schlussfolgerung ist, dass der arabisch-israelische Konflikt politisch nicht gelöst werden kann. This conclusion is supported by Lustig quoting the prominent Gash Emunim leader and former Knesset member, Eliezer Waldman, Arab hostility springs, like all antisemitism, from the earl's recalcitrance to be saved by the Jews, pp. 77-9. Lustig also quoted Absa Gash Emunim leaders who left no doubt about their refusal to enter into political agreements with present day Jewish inhabitants des Landes, der sich der Gründung der jüdischen Souveränität über seine Gesamtheit widersetzt. Lustig zitierte Fisch, der argumentierte, dass arabische Resistenz auf Araber zugeschrieben werden könne, um ihren kollektiven Tod zu erfüllen. Großartige Sympathie für Gash Emunim unter vielen christlichen Fundamentalisten, die von der Welt von Slugels und Verwüstung geprägt sein werden, wollte so viele Palästinenser wie möglich ausschütten. Harkabi zitierte die Ansichten von Mordechai Nissan, einem Dozenten der Hebräischen Universität in Jerusalem, die in der August 1984 Ausgabe von Kifunim, einer offiziellen Veröffentlichung der weltweit zionistischen Organisation, S151-6, veröffentlicht wurden. Laut Nissan, der sich auf Maimaner dies verlassen hatte, musste ein Nichtjude im Land Israel Annahme einer Steuer akzeptieren und die Demütigung der Knechtschaft erleiden. In Übereinstimmung mit einem religiösen Text von Maimaner dies forderte Nissan laut Harkabi, dass ein Nichtjude festgehalten wird und nicht gestattet sein darf, seinen Kopf gegen Juden zu erheben. Harkabi schrieb Nissan weiter und schrieb: Nichtjuden dürfen nicht in ein Amt oder eine Position der Macht über Juden ernannt werden. Wenn sie sich weigern, ein Leben der Minderwertigkeit zu führen, signaliert dies ihre Rebellion und die unvermeidliche Notwendigkeit der jüdischen Kriegsführung gegen ihre Präsenz im Land Israel. Solche Ansichten zu Nichtjuden, die in einer offiziellen Veröffentlichung der weltweit zionistischen Organisation veröffentlicht wurden, ähneln den Nazi-Argumenten über Juden. Harkabi kommentierte: Ich weiß nicht, wie viele Juden den Glauben seines Nissan teilen, aber die Veröffentlichung des Artikels in einer führenden zionistischen Zeitschrift ist ein Grund zur schwerwiegenden Besorgnis. Die drei folgenden Beispiele für andere Artikel, die in hebräischer Zeitungen erschienen, bieten zusätzliche Analysen der Einstellungen von NRP und Gash Emunim. Einer dieser Artikel befasst sich mit der extremsten Gruppe innerhalb von Gash Emunim namens Emunim, Treu. Emunim wurde nach der Gründung der Regierung von Rabin im Jahr 1992 gegründet und wird von Rabbi Benny Elan geleitet, dem Sohn des stellvertretenden Präsidenten des pensionierten stellvertretenden Präsidenten des israelischen Obersten Gerichtshofs Menachem Elan. Rabbi Elan, zitiert von Nadav Schraggai in seinem Artikel von Haaretz vom 18. September 1992, erklärte, die Methode der Mitte der 1970er Jahre wird nicht mehr unter einer Regierung arbeiten, deren moralisches Profil von der Meretz-Partei definiert wird und deren Herzen und Köpfe der Mitglieder für das gesamte Land Israel und für das Judentum mit Verachtung gefüllt sind. Sie wollen nicht nur, dass ein palästinensischer Staat ohne Juden in der Mitte des Landes Israel eingerichtet wird. Sie wollen auch, dass ein weltlicher demokratischer Staat den jüdischen Staat Israel ersetzt. Diese Regierung ist geistig faul. Rabbi Elan kontrastierte dann die Regierungschefs von 1992 mit den Arbeitsführern der Mitte der 1980er Jahre und zuvor, die sich wie warmherzige Juden fühlten und somit auf den Druck von Gash Emunim reagierten. Elan fuhr fort. Bei der Vorbereitung seines Maariv-Artikels am 18. September 1992 befragte der Journalist Avi Reis Elan weiter und entdeckte Emunims Taktik. Emunim will Rabin den damaligen Premierminister diskreditieren, indem er ihn gezwungen hat, sich auf die MKS von den arabischen Parteien zu verlassen und die Legitimität seiner Regierung zu zerstören. Rabin und Peres machten Zugeständnisse, bestanden aber dennoch darauf, jüdische Siedlungen zu erweitern. In seinem Artikel zitierte Reis Elan weiter, aus spiritueller Sicht ist Raphael Eitan falsch und sollte kritisiert werden, wenn er jüdische Siedlungen auf der Grundlage der Unterstützung israelischer Sicherheit rechtfertigt. Sicherheitsüberlegungen zugunsten der Siedlungen sind nicht der Punkt. Als sehen Sie es, Politik ruht auf Spiritualität. Ein Körperpolitik braucht eine Seele. Israels Sicherheit und sogar das Überleben der jüdischen Nation sind nicht mehr als materielle Dimensionen der geistigen jüdischen Tiefe. Wenn wir sagen, dass wir die Bildung eines palästinensischen Staates verhindern müssen, um den jüdischen Staat vor dem Aussterben zu retten, sprechen wir nicht über spirituelle Dinge. Wie Reis bemerkte, gesegnet mit tiefgreifender Spiritualität gehen Elan und seine Mitarbeiter 5 Tage in die USA, um christliche Fundamentalisten aufzufordern, ihre Aktivitäten finanziell zu unterstützen. Elan und seine Mitarbeiter gelang es, einige dieser angeforderten Finanzmittel zu erwerben. Als jüdische Fundamentalisten, die nicht Juden abminieren, haben sie ein spirituelles Bündnis mit Christen geschlossen, die glauben, dass es notwendig ist, den jüdischen Fundamentalismus zu unterstützen, um das zweite Kommen Jesu zu unterstützen. Diese Allianz ist zu einem wesentlichen Faktor in beiden US-amerikanischen und im Nahen Osten der Politik geworden. Das zweite Beispiel betrifft die Politik von Gash Emunim selbst unter der Regierung der Arbeit und der Meretz-Regierung der 90er Jahre. In seinem Artikel des Haaretzers vom 5. Oktober 1992 zitierte Danny Rubinstein die Führer von Gash Emunim, die glaubten, dass das Ziel von Rabins Politik darin bestand, Wurzel zu zerstören und die jüdischen Siedlungen in den Territorien und allen Errungenschaften des Zionismus zu verzweigen. Rubinstein unterschieden sich sorgfältig zwischen den säkularen Golanhöhen und Gash Emunim. Die Siedler von Golan Heights behaupteten, Rabins Politik sei falsch, weil Frieden mit Syrien zu israelischen Begriffen erreicht werden könne. Gash Emunim behauptete, dass die Washington-Verhandlungen mit der PLO nichts anderes als einen Dialog von Menschen mit einer Herde ausgehungerten Wölfen ausmachen und ausschließlich darauf abzielen, das gesamte Land Israel in das gesamte Land der Araber zu verwandeln. Dies bedeutet nicht, dass Gash Emunim es ablehnte, Geld für ihre eigenen Zwecke von der Regierung zu nehmen, die mit einer Herde ausgehungerten Wölfen verhandelte. In seinem Artikel am 14. Oktober 1992 erörterte Nadav Schraggai ein Symposium, das vom Religionsministerium in Verbindung mit dem Bildungsministerium unter der Leitung von Shulamit Aloni organisiert und unterschrieben wurde. Das Thema des Symposiums lautete: Ist Autonomie für Aliens im Heiligen Land machbar? Rabbi Schlömel Goren, der Hauptredner des Symposiums, erklärte: Autonomie ist gleichbedeutend mit einer Ablehnung der jüdischen Religion. Laut Goren betrachtet die Halacha die Ablehnung des Judentums als die schwerste jüdische Sünde und verpflichtet fromme Juden, jene Ungläubigen zu töten, die das Judentum leugnen. Rabbi Goren verglich solche Ungläubigen mit den Menschen, die sich für die Autonomie befürworteten. Dies zeigte, dass ein Versuch, Rabbin zu ersetzen, aus religiösen Gründen auftreten würde. Goren argumentierte weiter, dass das Judentum verbietet, einer Gruppe von Ausländern im Land Israel nationale Rechte zu gewähren. Goren bestritt auch, dass eine palästinensische Nation existierte. Er behauptete, die Palästinenser sind im 2. Jahrhundert vor Christus verschwunden und haben nicht davon gehört, dass sie auferstanden sind. Goren versicherte seinem Publikum, dass der Prozess der Erlösung, der bereits seit 100 Jahren bereits im Gange ist, nicht umgekehrt werden kann, wenn die göttliche Vorsehung uns ständig wartet. Ein weiterer Teilnehmer des Symposiums, Rabbi Aivinö, stimmte mit Goren zu, dass das Judentum verbot, den Palästinensern selbst eine kleine Menge Autonomie zu gewähren. Rabbi Salmin Melamed, Vorsitzender des Ausschusses der Rabbiner von Judäa, Samaria und Gaza, machte den gleichen Punkt noch deutlicher: Keine rabbinellen Autorität bestreitet, dass es ideal wäre, wenn das Land Israel nur von Juden bewohnt würde. Rabbi Schlömel Minhaha erweiterte das Argument auf Muslime und Christen ausführlich, indem sie behauptete, die gesamte muslimische Welt ist Geld, verabscheuungswürdig und fähig zu allem. Alle Christen hassen ausnahmslos die Juden und freuen sich auf ihren Tod. Israelische Steuerzahler, darunter muslimische und christliche Araber, bezahlten dieses Symposium, bei dem rabbinische Führer solche Argumente vorlegten. Premierminister Rabin und die Minister der Religion und Bildung genehmigten und haben keine öffentlich negative Kritik an einer der geäußerten Ansichten ausgestattet. Rabins Zustimmung könnte als Teil seiner absichtlichen Ermutigung politischer Programme zu VARIANZ mit dem verstanden werden, was er zugunsten behauptete. Bildungsministerin Alonis Zustimmung kann rational nur als eine weitere Manifestation ihrer Schwäche, Nachlässigkeit und Dummheit verstanden werden. Sowohl Rabin als auch Aloni besuchten Deutschland kurz vor diesem Symposium und verurteilten den deutschen Hass von Ausländern. Sie vermied es sorgfältig, rassistische Aussagen und Empfehlungen von Rabbinern in Israel darüber zu erwähnen, wie Ausländer behandelt werden sollen. Sie erwähnten Rabbi Melameds Übertragungsvertretung, die Gesamtausweisung aller Nichtjuden aus dem Land Israel nicht, geschweige denn zu verurteilen. Eine solche Erwähnung hätte ihre Denunziation deutscher Fremdenfeindlichkeit ergänzen können. Das dritte Beispiel, das auch aus der hebräischen Presse entnommen wurde, stammt aus einem Buch der Reaktion, das 1990 veröffentlicht wurde. Das Buch Intifada Antworten, das von dem wichtigen Rabbiner Gash Emunim, Schlömel Aivinö, geschrieben wurde, liefert in einfachen hebräischen Halachizee Antworten auf die Fragen, welche Juden für Kinder in Times, die in Times ähnelt. Das Buch ist in kurze Kapitel unterteilt, die Antworten auf Fragen enthalten. Die Antworten beziehen sich nicht auf das israelische Gesetz. Zitate aus den ersten beiden Kapiteln, S19 bis 22, veranschaulichen die Essenz der in diesem Buch enthaltenen Fragen und Antworten. Die erste vorbildliche Frage in Kapitel 1 lautet: Gibt es einen Unterschied zwischen der Bestrafung eines arabischen Kindes und eines arabischen Erwachsenen für eine Störung unseres Friedens? Die Antwort beginnt damit, dass die Menschen nicht mit der Halacha vertraut sind, dass Vergleiche nicht zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Minderjährigen durchgeführt werden sollten. Wie bekannt ist, können jüdische Jungen unter dem Alter von 13 und jüdischen Mädchen unter dem Alter von 12 Jahren keine Halachizeh-Strafen zugefügt werden. Maimonides schrieb, dass diese Regel allein für Juden angewendet wurde, keine Nichtjuden. Daher Nichtjuden, unabhängig von dem Alter, das für ein begangenes Verbrechen bezahlen muss. Bei seiner Antwort zitierte Rabbi Aivinö eine weitere Entscheidung von Maimonides, die die Juden warnte, ein nichtjüdisches Kind nicht zu bestrafen, von dem angenommen werden kann, dass er kurz vor der Weisheit ist. Aivinö kam zu dem Schluss, dass die Feststellung, ob ein nichtjüdisches Kind als Erwachsener angesehen werden soll, davon abhängt, ob dieses Kind, selbst wenn sie jünger als 13 Jahre alt sind, ein ausreichendes Verständnis hat. Nachdem, Was R. Ivinö in seinem Buch geschrieben hat, kann jeder Jude beurteilen, ob ein nichtjüdisches Kind in diesem Sinne als Erwachsener betrachtet und bestraft werden sollte. Die zweite vorbildliche Frage lautet, was sollen wir tun, wenn ein arabisches Kind beabsichtigt, ein jüdisches Leben zu bedrohen? Rabbi R. Ivinö erklärte, dass alle früheren Reaktionen nur mit den tatsächlichen Aufträgen von Verbrechen durch nichtjüdische Kinder behandelt wurden. In dieser Antwort erklärte er, dass das nichtjüdische Kind als Verfolger der Juden als Verfolgerin der Juden angesehen werden sollte und getötet werden sollte, wenn ein nichtjüdisches Kind beabsichtigt, Mord zu begehen, indem er einen Stein in ein vorbeifahrendes Auto warf. R. Ivinö zitierte Maimonides als seine Autorität und behauptete, es sei notwendig, das nichtjüdische Kind zu töten, um das jüdische Leben zu retten. Im zweiten Kapitel seines Buches stellte Rabbi R. Ivinö eine einzige Frage: Hat die Halacha die Todesstrafe den Arabern, die Steine werfen, zulässt? Seine Antwort war, dass das Erleben einer solchen Bestrafung nicht nur zulässig ist, sondern obligatorisch ist. Diese Bestrafung ist außerdem nicht für Steinwerfer reserviert, kann aber aus anderen Gründen aufgerufen werden. R. Ivinö behauptete, dass ein rabbinischer Hof oder ein König von Israel die Befugnis habe, jemanden mit dem Tod zu bestrafen, wenn man glaubt, dass die Welt dadurch verbessert wird. Der rabbinische Hof oder König Israels kann alternativ Nichtjuden und böse Juden bestrafen, indem sie sie gnadenlos besiegt, sie unter den schwersten Bedingungen inhaftiert und oder ihnen ein anderes extremes Leiden zufügen. Die Sprecher von Gash Emunim haben argumentiert, dass diese Befugnis des rabbinischen Hofes und des Königs von Israel an die israelische Regierung übertragen werden kann, vorausgesetzt, die Regierung bleibt die richtigen religiösen Entscheidungen. Die hier erwähnten Strafen sollten angerufen werden, wenn die Behörden der Meinung sind, dass eine solche Bestrafung andere böse Menschen abschrecken wird. R. Ivinö machte deutlich, dass seine Vorliebe darin bestand, die Todesstrafe zu berufen und oder schwere Auspeitschung von Nichtjuden, die für schuldig befunden wurden, Steine auf Juden zu werfen. Die Diskussion in diesem Kapitel sollte qualitativ die Form des Gash Emunim NRP von der Haredi-Form des jüdischen Fundamentalismus unterscheiden. Die größere potenzielle Gefahr liegt eindeutig bei den Gash Emunim und dem NRP, da sich ihre Mitglieder in den Staat involviert haben, um Israel zu heiligen. Notizen 1. Polar Adi, ein amerikanischer Jude, der sich sehr Israel widmete, war in den 1980er Jahren ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Naval-Geheimdienste. Er gab Israel viele Geheimdienstgeheimnisse, nicht nur in Bezug auf Angelegenheiten des Nahen Ostens. Er erhielt eine schwere Haftstrafe in den USA, viele amerikanische und israelische Juden, und haben seit Mitte der 90er Jahre auch versucht, den US-Verstand zu überzeugen, seine Haftstrafe zu reduzieren oder ihm eine Verzeihung zu geben. Diese Versuche waren jedoch aufgrund der starken Opposition von US-Intelligence-Chefs erfolglos.